والصلاه والسلام على رسول الله. So as the Prophet Allah Ta'ala, are ayat from the Quran lazy, for lazy? This is the surah number 6, surah Al-An'am, up the ayah number 36, inshallah. Und danach lesen wir die sinngemäße Übersetzung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا يصدفون

und euer Herz versiegelte, wer ist der Gott außer Allah, der es euch zurückgeben könnte? Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen, dennoch wenden sie sich hierauf ab. Sag, was meint ihr wohl, wenn Allahs Strafe plötzlich oder offen über euch kommt, wer wird dann vernichtet? Vernichtet außer dem ungerechten Volk. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder frohe Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Wer also glaubt und Besserungen bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, wird die Strafe widerfahren dafür, dass sie zu Frevel pflegen. Sag, ich sage nicht zu euch, ich besitze die Schatzkammern Allahs, oder ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird. Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Denkt ihr denn nicht nach? Alhamdulillah, der uns seine Offenbarung, sein Koran, der uns diese Erlaubnis gegeben hat oder der uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir seine Offenbarung nach 1400 Jahren hören, wie er das Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. So ist der Koran, liebe Geschwister. Eine innere Ruhe, was Allah Ta'ala zu den Herzen schickt. Such die Ruhe da, wo du willst. Egal. Bessere Ruhe als das, was von dem Koran kommt, für gesunde, reine Herzen, gibt es nicht. Wer hat das gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Er ist derjenige, der die innere Ruhe zu den Herzen der Gläubigen runtersendet, damit sie mehr Glauben und mehr Stärke in ihren Herzen bekommen. Leute, liebe Brüder und Schwestern, wir sind von Körper und Seele erschaffen. Denkt an eure Seele. Seid nicht wie diejenigen, die essen und trinken und Spaß haben und fernsehen und verreisen und spielen und arbeiten, aber sie vergessen, das Wichtigste aller Wichtigsten, dass wir einen anderen Teil in unserer Erschaffung haben. Die Seele, liebe Geschwister, das ist die Ernährung. Da ist deine Seele und da trinkt deine Seele. Da wird deine Seele stark durch diese Offenbarungen, was Allah Ta'ala uns gegeben hat. Lass nicht den Koran in der Vitrine stehen oder als Dekor so zu hängen, erjagen. Nein, der Koran ist nicht dafür. Mehrere Leute lesen überhaupt nicht den Koran. Wann hören sie den Koran? Wenn jemand stirbt. Weil wenn jemand stirbt, dann nimmt man an den Tod und es ist ein bisschen mehr. Also, sie machen eine Kassette hier und dann hören sie den Koran. Oder, wenn er kurz vor dem Sterben ist, und die Möglichkeit hast, dass jemand ihn beliest. Vielleicht. Ja? Mehr nicht. Guckt mal, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gleichnis gegeben hat. Er sagt, das Gleichnis eines Mannes oder eines Gläubigen, der den Koran zitiert, ist wie eine Art von einer Pflanze, die schön aussieht und gut riecht. Und auch sein Geschmack, der Geschmack davon ist gut. Und das Gleichnis von einem Gläubigen, der kein Koran liest, ist wie eine Pflanze oder wie eine Art von Pflanze, die schön aussieht, aber ihr Geschmack ist bitter. Und der Geschmack ist bitter. Und derjenige, der Frickler oder der Heuchler, der den Koran liest, ist wie eine Pflanze, die dessen Geschmack bitter und schlecht ist und das Geruch auch schlecht von der Erde geleitet. Und deswegen, zu welchem willst du gehören? Klar, zu dem Besten. Zum besten Gleichnis, dass du ein Gläubiger bist, der immer Koran liest. Das ist dafür. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran bewahrt. Und er hat selber die Verantwortung genommen, den Koran zu bewahren. Die Juden und Christen haben die Tora und das Evangelium von Allah ta'ala bekommen. Und derjenige, der daran nicht glaubt, dass das Evangelium und die Tora von Allah stammen, der ist nicht Muslim. Er gehört uns nicht. Du musst daran glauben, dass die Tora und Evangelium von Allah stammen. Aber wo ist das Problem? Allah ta'ala hat den Juden und Christen die Verantwortung gegeben, dass sie das bewahren. Aber nach Jahren und Jahren haben sie verleugnet und verfälscht. Und die Wahrheit ist mit Lüge vermischt. Allah hat immer Gesandten geschickt. Und der letzte Gesandte ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam und keiner kommt nach ihm. Außer Jesus. Jesus, der kommt aber nicht als Prophet nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist schon da. Jesus ist ein Zeichen der Stunde. Ein Zeichen der Stunde. Wenn er runterkommt, es ist ein Zeichen der Stunde, dass die Stunde nähert. Ein paar Jahre und dann vorbei. Ich wollte sagen, Allah Ta'ala hat Gesandten geschickt und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte Gesandte, beziehungsweise der Islam ist die letzte Religion. Diese Religion muss bewahrt werden. Deswegen sagt Allah im Koran, Inna nahnu anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben diese Offenbarung herabgesandt und wir werden das bewahren. Nicht die Gelehrten des Islams, nicht die Muslime. Wallahi, wenn uns diese Verantwortung gegeben würde, hätten wir das Gleiche gemacht wie Juden und Christen. Sicher! Wenn wir diese Verantwortung tragen, dann haben wir so vieles verfälscht. Heute wollen sie schon verfälschen, obwohl der Koran so stark und richtig im Herzen dieser Nation ist, trotzdem wollen sie verfälschen. Wie? Durch Politik und durch Gesetzen und so wollen sie alles verfälschen. Aber die Wahrheit Allahs bleibt. Warum? Das ist sein Versprechen. Du kannst alles machen, was du willst. Du kannst den Koran verbrennen. Aber dass du das schaffst, den Koran von den Herzen rauszunehmen, kannst du nicht. Der Koran, liebe Geschwister, wurde nicht nur schriftlich übertragen. Das ist die Wunder dafür. Allah sagt im Koran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّمُ الذِّكْرِ. Ein Wunder von ihm. Wir haben den Koran leicht für die Zunge gemacht. Leicht. Stellt euch mal vor, nicht Araber. Nicht Araber. Und das ist unter euch. Ich sehe das. Deutsche Brüder. Der hat angefangen, den Koran zu lernen. Ich gucke ihn nach einem Monat. Wie viel hast du? MashaAllah. Einen ganzen Teil von dem Koran. Einen Teil von 60 Teilen. Allahu Akbar. Und dann wundert man sich, das ist ein Wunder von Allah. Auch die Nicht-Araber, die finden das leicht für die Zunge. Und sie lernen das schnell auswendig, weil das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen der Koran wurde nicht nur schriftlich übertragen, sondern Tausende haben zu Tausende gegeben. Tausende haben das auswendig gelernt. Nur vor ein paar Jahren. Wenn du in Marokko zählst, wie viele Leute den Koran auswendig lernen, du kannst die 50% der Bevölkerung vielleicht erreichen. Stellt euch mal vor, von 35 Millionen, da sprechen wir gar nicht über, Marokko ist ein bisschen westlich, da sprechen wir gar nicht über Länder, die mehr konservativer sind und mehr für den Koran machen. Aber guck mal, der Koran wurde in Herzen genommen. Und nach 100 Jahren, nach Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, 200 Jahre, ist der Islam, hat der Islam alle Länder erreicht, bis Nordafrika, bis Andalusien, bis Südparis. Und das war im Jahre 92 nach Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. 92. Der Islam war schon in Afrika 42. Hijriya, das heißt 35 Jahre nach Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Da hat diese Länder alle erreicht. Indien, China, in einer kurzen Zeit, da sehen wir nach 100 oder 200 Jahren, haben wir geguckt, guckt mal da bei den Afrikanern, was sie vom Koran haben, liest mal euren Koran, guckt mal da bei China, was ist euer Koran, guckt mal da in Nordandalusien, was ist euer Koran, kein Wort wurde geändert, kein Buchstabe, und das ist die Strecke, wo es unmöglich ist, dass man daran zweifelt. Unmöglich. Denn niemand kommt und sagt uns, heute ist was Schlimmes passiert. Ein Geschehen ist was Schlimmes. Ein Unfall, schlimmer Unfall in einer Stadt, wo, sage ich mal, oder ein Erdbeben, wo viele Leute gestorben sind. Das ist die erste Nachricht. Dann kommt der zweite. Und dann der dritte. Und der vierte. Alle sagen die gleiche Information, bis das hunderte Menschen erreicht. Sie sagen dieselbe Information. Verzweifelt man nicht. So ist der Koran, liebe Geschwister. Und ein Muslim, wenn er den Koran liest, muss daran fest glauben, dass das von Allah Ta'ala stammt. Er hat das gesprochen. Zu wem? Zu Gabriel. Alayhi salam, zu Jibril. Und Jibril, der Gesandte von Allah, er kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat ihm das weiter offenbart. So liest man den Koran. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn du willst, dass Allah mit dir spricht, geh und lies den Koran. Und wenn du willst, dass du mit Allah sprichst, geh und werfe dich nieder und sag, ja Allah, Wallahi, er hört dich. Wallahi, er hört dich. Und gerne. Und er liebt dich, wenn du ihn rufst. Wenn du ihm sagst, ja Allah, gib mir eine sehr schöne Arbeit, wo ich 2000 Euro monatlich verdiene. Er freut sich. Warum? Weil sein Diener ihn ruft. Bei den Menschen, wenn du einen Mensch bittest, sag ich, kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte 1000 Euro? Er hasst dich. Er liebt dich nicht. Du bist ja ein Last für ihn. Allah ist das Gegenteil. Je mehr du ihn bittest, desto mehr freut er sich. Und gibt er auch gerne. Wenn du ihn nicht bittest, wie viele Leute machen, sie machen nicht ihre Hände und sie bitten nicht zu Allah Ta'ala, sie vergessen ihn, dann ist er auf dich traurig. Er will nicht, dass du ihn verlässt. Du hast dann kein Wohlgefallen von ihm. Entferne dich nicht von ihm. Allah Ta'ala sagt, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِبْرٍ إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعْ. Wenn mein Diener mir, was für ein Gleichnis, ein Beispiel, mit einer Hand breit, einer Hand groß und mir nähert, dann nähere ich ihm 1 Meter. Wenn er mir mit 1 Meter nähert, dann komme ich zu ihm. Und wenn er zu mir laufend kommt, dann komme ich zu ihm rennen. Das ist ein Gleichnis, dass er dich noch mehr will als du. Und wenn er mich ruft, dann erfülle ich ihn sofort. Er erfüllt sofort. Allah Ta'ala, wie uns Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, er kommt jede Nacht, jede letzte Drittel der Nacht in diesem Himmel runter. Er ruft, Hal min sa'in fa'u'fiyah. Gibt's jemand, der ein Bittgebet hat? Ich erfülle sofort. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Gibt's jemand, der Vergebung und Verzeihung braucht? Ich erfülle sofort. Und wir schnarchen. und schlafen. Und das Schlaf ist besser. Ha? Besser als das Paradies. Wallahi, der hier viel Mühe gibt, der ist im Jannah, im Paradies, der hat am meisten. Er hat die höchsten Stufen. Und der Mensch lebt und seine Zeit verpasst, der hat wenige Stufen. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns in einer vorübergehenden Zeit, ein vorübergehendes Leben. Dieses Leben ist nicht ewig. Wo sind die Königen? Wo sind die Kaiser? Wo sind die großen Präsidenten? Sie sind alle tot. Alle. Wie sind sie begraben? Haben sie mit ihnen 60 Milliarden Dollar begraben? Ihre Paläste drin? Nein, nackt. Barfuß. In einem Tuch. Egal wie du bist. Du gehst zu Sand. Und deinen Körper werden die Tiere in der Erde fressen. Egal wie du bist. Außer wenn Allah Ta'ala jemanden mehr und mehr liebt, sein Körper bleibt. Ja? Aber das müssen wir wissen, liebe Geschwister. Wenn du diese Gedanken von dir wegmachst, dass du demnächst stirbst, dann bist du abhängiger von dieser Dunya. Und diese Dunya zieht diesseitiges Leben. Sieht ausgeschmückt aus. Schön. Grün. Alles zieht dich. Und das sind die Begierden, die Allah als Prüfung erschaffen hat. Damit er zippt, wer ihn will und wer ihn verleugnet und ablehnt. So wie wir hier gelesen haben. Wenn du Allah Ta'ala verleugnest und ablehnst, du bist von den Verlierern. Du verlierst und du kommst in einem Tag, wo du heulst und weinst. Ja Allah, wenn zu einem von ihnen der du siehst, nicht sehen. Auf einmal gehörst du nicht zu uns, wenn du stirbst. Auf einmal siehst du die Engel, die zu dir reinkommen. Runter. Oh, was sind das? Du bist nicht da. Keiner hört dich. Du bist in einem anderen Leben. Was hat andere Gesetze? Weiß ich nicht, was für Gesetze gibt. Andere Gesetze. Du siehst die Engel. Die anderen sehen das nicht. Auf einmal sagst du, oh, das sind die Engel. Oh, da bringen sie Strafe mit. Oh, Feuer. Und Paradies wird gezeigt. Jetzt glaube ich. Jetzt will ich glauben. Jetzt will ich Muslim werden. Oh, das ist wirklich richtig. Subhanallah. So ist der Mensch. So ist der Mensch. Er verleugnet immer. Was sagt Allah, was sagt er in dieser Zeit? Qala rabbi irji'un. Ya Rabb. Oh Allah. Kehr mich zurück. Nicht für einen Tag. Nicht für zwei Tage. Für kleine bisschen Zeit. Ein paar Momente. Aber das ist sein Gesetz. Kalla! Nicht nein. Keineswegs! Kein Ausweg! Tausendmal nein! Kalla! Innaha kalimatun huwa qailuha. Das ist das Wort Allahs, was nicht ändert. Er ändert sich nicht. Und das ist ein Gesetz Allahs. Aber Allah Ta'ala erzählt uns im Jenseits, wenn die Menschen alle versammelt werden und wieder auferweckt werden zu Allah Ta'ala, dann stehen sie. Und die Verleugner, die Allah Ta'ala verleugnet haben, sie beginnen zu weinen. Allah Ta'ala sagt über sie, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Wenn ins Horn geblasen wird, alle Leute stehen auf. Wenn ins Horn geblasen wird, dann siehst du keine Verwandtschaftsbande zwischen ihnen mehr. Man findet seinen Bruder und sein Bruder will von ihm Rettung. Und er sagt ihm, lass mich in Ruhe. Man findet seine Mutter, seine Frau. Jeder hat seine eigene Beschäftigung. Es gibt zwei Arten von den Menschen. Strahlende Gesichter. Leute, die einen extra besonderen Empfang von wem? Von dem Herrn, dem Weltenbewohner. Sie haben einen besonderen Empfang. Wisst ihr, wie sie empfangen werden? Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in einem Hadith das gesagt. Da kommen Kamele. Wir wissen nur den Namen. Aber Kamele von jetzt nicht von Kamele von dann. Kamele, die weiß aussehen. Sie haben Flügel. Wir werden hier über diesen Hadith sprechen. Ihre Flügel sind von Gold. Wenn sie einmal schlagen oder ihre einmal fliegen, dann nehmen sie diesen Weg, wie du es siehst. Wenn du, sag ich mal, hier bist und du siehst, was dir vor dir vorne ist. Einmal schlagen, dann gehen sie so weit. Und wohin? Nee, das ist nicht dein Ort. Lass diese Leute hier. Dein Ort ist woanders. Auf einmal erreichst du ein Ort mit den Gläubigen, die unterdrückt waren, die immer beschimpft wurden, die über sie es immer gesagt wird, das sind alte Leute, das sind Leute, die nichts wissen, das sind Leute, die träumen, das sind Leute, die Märchen folgen. Da kommen sie in einen besonderen Empfang bei Allah Ta'ala. Sie haben Throne. Throne aus Gold, aus Silber, aus Licht. Thron aus Licht? Ja, wir wissen den. Wir wissen, so ist das in der Überlieferung. Das Wie lässt du für später. So wurde überliefert. Und sie setzten in einem Tag 50.000 Jahre. Es ist 50.000 Jahre, ein Tag. Für die Ungerechten und für die Verbrecher und für die Verleugner, die Allahs Zeichen verleugnet haben, sie leiden 50.000 Jahre unter der Sonne, unter der Hitze, kein Essen, kein Trinken. Allahu Akbar, kannst du hier 3 Tage nicht trinken und nicht essen? Dort hast du 50.000 Jahre. Es gibt nicht mehr diese Gesetze, die du kennst. Da bist du bei Allah. 50.000 Jahre sind sie bei der Strafe Allahs. Sie warten auf ihre Abrechnung, auf die Hölle und heulen und weinen. Die anderen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns diese 50.000 Jahre für sie, wie die 5 Gebete, die wir verrichten am Tag und Nacht. Wie die 5 Gebete. Das ist die Zeit, die du verbringst, in der Zeit, wo du auf dein Paradies wartest. Und dann kommt der richtige Empfang. Ich wollte heute eigentlich über unsere Serie weiter erzählen. Aber die Einführung möchte ich gerne machen, weil ich immer ein paar neue Gesichter sehe, wo ich mich freue, dass sie uns besuchen. Und deswegen nutze ich diese Zeit, dass ich mich und euch und sie auch erinnere. Wir werden sterben. Das müsst ihr begreifen. Sterben heißt, alles wird gestoppt. Keine Tage mehr. Und du wirst Allah treffen. Denkst du an dein Treffen mit Allah Ta'ala, bevor du das bedauerst. Es gibt kein Bedauern mehr. Allah Ta'ala sagt, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Diejenigen, deren Waagschalen schwer sind mit guten Taten, das sind die Erfolgreichen, sagt Allah Ta'ala. Und diejenigen, deren Waagschalen leicht sind, sie haben nicht viel getan, sie sind die Verlierer. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Sie sind die Verlierer und sie werden in der Hölle für ewig bleiben. Hier erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Feuer ihre Gesichter erreicht. Bevor sie in die Hölle oder Erde wieder kommen, die Hölle wird kommen und wird gezogen mit 70 Ketten. Mit 70.000 Ketten wird sie gezogen. In eine Kette ziehen 70.000 Engel, gewaltige Engel. Muhammad beschreibt uns einen Engel. von ihnen. Zwischen seinen Ohren und seinen Schultern ist eine Reise von 40 Jahren. Passiert. Andere Geschöpfe, als wir hier kennen. Du kannst so viel hier bauen und so, aber die Erschaffung Allahs ist ganz, ganz anders. Sie ziehen die Hölle. Und die Hölle sieht die Verleugner. Wisst ihr, wie sie reagiert? Wenn sie die Verleugner sieht, sie beginnt eine Laute zu geben und eine schlimme Zeichen zu geben, ja Allah, ich will sie jetzt sofort haben. Ich will sie sofort haben, weil er hier na'udhu billahi min Allah. O Allah, beschütze uns von deiner Strafe. Ja Allah, bringe uns ins Paradies. Ja Allah, beschütze uns von der Strafe der Hölle. Ja Allah, gib uns die besten Lohn. Den besten Lohn und gib uns die beste Stufe des Paradieses. Amin, amin. Keiner von uns wird die Strafe haben. Keiner von uns wird das leiden. Ein Freund hat mir erzählt, dass er mit seiner Frau einmal war, bevor sie Muslima war. Sie sagt ihm, was ist denn? Er erzählt da über die Hölle und Höllenfeuer und so. Was ist das? Er sagt sie ganz einfach, komm, sie haben nur ein Essen gemacht und er hat Kerzen gemacht und er hat sie in der Hand genommen und er hat sie auf der Kerze genommen. Ah, er hat sie gemacht. Oh! Ich sage, das ist nichts. Das ist 1% von 90% von der Hölle, von der Feuer, von der Hölle oder irgendwie. Das ist gar nichts. Wisst ihr, wie die Hölle aussieht? Wie sieht das Feuer aus? Feuer sieht es wieder rötlich oder, ja, in rötlicher Farbe. Allah Ta'ala hat 1000 Jahre die Hölle befohlen, bis sie weiß geworden ist. Und danach 1000 Jahre befohlen, bis sie rot geworden ist. Und 1000 Jahre befohlen, bis sie schwarz geworden ist. Und jetzt ist die Hölle schwarz. Schwarz! Wal'iyadu billah. Keiner wird das ertragen, liebe Geschwister. Und deine Rettung liegt in deinen Händen. Was? Glaube doch an deinen Herrn, aber Allah, sei doch nicht stolz und hochmütig. Was will er ist dann von dir? Er will von dir weder Dirham noch einen Euro. Er will nur deine Rettung. Er will dich reinigen. Er will deine Herzen reinigen. Er will dich in höheren Stufen bringen. Wo ist das Problem? Wallah, ich wundere mich, warum die Leute die Wahrheit verleugnen. Was ist denn schlimm? Was ist schlimmer als, was ist daran schlimm? Der Islam sagt dir, glaub an einen einzigen Gott. Kein Scheich oder kein Gelehrter oder kein Pfarrer oder Papst wird für uns als Gott gestellt. Ja, alle gleich. Du kannst besser als der größte Gelehrte sein im Glauben, weil er viel weiß, aber nicht praktiziert. Und du weißt ein bisschen, aber du praktizierst das Ganze mit deinem Herz. So ist unser Islam. Er kennt nicht diese Unterschiede. Unterschiede ist nur in Stärke des Glaubens. Und deswegen gibt es reiner und besser als diese Religion, gibt es einfacher und simpler als diese Religion, diene einem einzigen Gott, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und das Wissen bestätigt das, dass er das erschaffen hat. Weil das Wissen heutzutage bewiesen hat, dass unserer Welt niemals von nichts gekommen ist. Niemals. Das ist unmöglich, unlogisch, unwissenschaftlich. Der Herr der Welt. Und glaub an alle seine Propheten. Moses, Jesus, Ibrahim, Josef und alle anderen. Noah, Ayub. Wir glauben an alle Propheten. Wir glauben an alle Bücher. Und du glaubst an die Offenbarung Allahs. Und du glaubst an den Jenseits. Dass du zu Allah, Gott und zur Rechenschaft gezogen wirst. Und dass du das Verbotene verbietest. Und das Erlaubte erlaubst. Was ist das Verbotene? Alles, was uns schädigt. Alles, was schlecht ist, hat Allah Ta'ala uns verboten, damit er uns reinigt. Und alles, was erlaubt ist, hat er uns das erlaubt, damit wir auch leben. Und deswegen, wo ist das Problem im Islam? Subhanallah. In allen Gesetzen, in allen Geboten des Islams finden wir, walhamdulillah, gleich hunderte von Antworten, dass man sieht, wie effektiv und wie gut die Gesetze des Islams sind. Wir werden inshallah ta'ala in dieser kurzen Zeit ein bisschen über das Paradies weiter erzählen, damit wir diese Serie nicht abbrechen. Heute werde ich mit euch das erzählen, wie die Menschen im Paradies aussehen werden. Wie werden wir aussehen? So 1,75 Meter und was ziehen wir an und wie sehen wir aus? Ja? Also haben wir eine Schönheit oder sind wir hässlich oder was ist das? Jetzt gehen wir zu den Überlieferungen des Propheten Sa'ad, und er erzählt uns, wie wir aussehen. Bei Imam Ahmad steht eine Überlieferung, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. Er sagt, in Jannah, alle Leute sind 60 Ellenbogen groß. Das ist 45 Meter groß. Und in einer anderen Überlieferung, 7 Ellenbogen in der Breite. Ja, das ist ungefähr 3,5 Meter. 45 Meter und 3,5 Meter. So groß bist du. Alle Menschen, die im Paradies sind. Warum? Du genießt mehr und mehr. Du hast große Kraft, dass du dein Paradies sehr gut nutzt. Und dass du überall hingehst, wo du willst. Und Allah Ta'ala gibt dir die Stärke, dass du in einem Tag mit 100 Frauen sogar schlafen kannst. Was heute vielleicht unmöglich ist. Ja, das ist im Paradies. Das sind die Gesetze des Paradieses. Al-Awza'i, rahimahullah, erzählt uns, dass Muhammad s.a.w. gesagt hat, يُبْعَثُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ آدَمْ فِي مِلَادِ 33 سَنَةً جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّرِينَ ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَيُكْسَوْنَ مِنْهَا لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ. Die Leute vom Paradies kommen rein. Er erzählt, wie Adam, also diese 60 Ellenbogen groß und 33 Jahre alt. Und die Schönheit von Josef a.s. Schönheit, die sind schön im Paradies, inshallah ta'ala. Und Jordan, manche Leute wächst Haare hier und hier und da gibt es diese Haare nicht. Ja? So schöne Haut gibt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Paradiesbewohnern, wo Kahalin, ihre Augen sind nicht wie mit Kahalin gemacht. So schöne Augen. Und als erstens werden sie genommen zu einem Baum im Paradies. Was passiert da? Das ist die Karstadt vom Paradies. Was passiert da? Du kommst da rein, auf einmal kommen die Blätter runter zu dir. Du bekommst ein schönes Blatt, auf einmal bekommst du davon sehr schöne Kleidung, die du niemals in deinem Leben gesehen hast und erlebt hast. Du wirst angezogen mit der besten Kleidung von dem Paradies. Diese Kleidung geht niemals kaputt. Da brauchst du nicht zu einem Schneider gehen, es ist kaputt gegangen. Die gehen niemals kaputt. Und deine Jugend bleibt immer und ewig. Du bist immer strahlend und jung und schön. Nicht nur, du wirst schöner. Du wirst noch schöner, wenn du zu diesem Markt hingehst, der am Freitag immer stattfindet, wo die Menschen sich treffen und sie kaufen ein, was heißt kaufen ohne Geld. Da gibt es schöne Arten von Essen und Getränke und du nimmst, was du willst. Ja? Und 300 oder wie viele Knaben, die dich bedienen, sie helfen, sie kommen zu dir, nicht mit diesem Einkaufswagen von Lidl, sondern andere Einkaufswagen. Herzspielung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der Erste, der ins Paradies reinkommt, Er kommt und er sieht seinen Gnaden, wie schön er ist. Wenn Allah Ta'ala nicht das in seinem Kopf gemacht hat, dass er Allah Ta'ala erkennen kann, er hätte ihn als Gott gedacht, dass er ein Gott ist. Aber weil er weiß, dass Gott anderes ist, von dieser Schönheit, das ist dein Gnaden. Wie viel hast du davon? Zehntausende. Zehntausend, die dich bedienen. Manchmal brauchst du sie gar nicht. So erzählt uns der Hadith, dass du etwas in deinem Kopf hast, dass du nach etwas sehnst. Ich will mal ein schönes Fleisch von einem bestimmten Vogel vom Paradies. Die Vogel vom Paradies sind wie nicht hier. Umar ibn Khattab hat Muhammad einmal gefragt, wie sehen sie aus? Er sagt, die Große ist wie die Kamele, von der Größe. Ja, damit ihr seht, wie die Gesetze anders sind. Du denkst daran, der kommt zu dir und er spricht mit dir und er bittet dich darum, dass du von ihm isst. Und danach kommt er wieder und er geht und fliegt weiter im Paradies. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala sagt uns, فِيهَا مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. Im Paradies sagt Allah, gibt's, was kein Auge gesehen hat. Wirklich, hast du mal einen Vogel wie Kamel? Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in keine Vorstellung eines Menschen kommt. Das, was Allah Ta'ala den Gläubigen vorbereitet hat. Wie werden sie empfangen? Ich habe euch gesagt, dass sie mit diesen weißen Kamelen, die goldene Flügel haben, sie werden damit genommen. Ihre Schuhe leuchten, sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der glänzt. Und dann kommen sie, bringen sie sie bis zur Tür des Paradieses. Dann wird ans Paradies geklopft. Und vor dem Paradies gibt es dieser Baum, was ich euch das letzte Mal erzählt habe, wo sie trinken, wo es zwei Seen gibt. Von einem See trinken sie und von dem anderen waschen sie sich. Und dann gehen sie rein. Und wenn die Frau des Paradieses, die Frau des Paradieses, das Klopfen hört, dann sagt sie, dann schickt sie den Knaben, geht mal und guckt mal, ob er gekommen ist. Wer? Dein Name wird erwähnt. Sie wartet die ganze Zeit auf dich. Sie wartet auf dich und dann kommt er. Er sagt, er ist das, er ist gekommen. Sie sprechen wie über einen König. Er ist das? Ja, und dann wird überall das Paradies. Der König ist gekommen. Der König ist gekommen. In einem anderen Hadith steht, dass ein Engel dich mitnimmt. Wie heißt das, wenn du heutzutage, gibt es jemanden, der gerade jetzt umzieht in eine neue Wohnung? Ja? Wenn du so eine neue Wohnung gehst und da kommst du zum ersten Mal, da kommt jemand, der dir die Wohnung zeigt. Das ist Wohnzimmer, das ist Schlafzimmer und das ist da. Da gibt es auch einen Führer, einen Guide, einen Engel, der mit dir kommt. Der mit dir kommt. Er bringt dich in alle Wege vom Paradies. Er sagt dir, siehst du die Paläste dort? Und auf einmal siehst du verschiedene Paläste. Paläste aus Gold. Nicht aus Zement. Aus Gold. Die Bausteine sind aus Gold. Was ist das für Luxus? Das ist nicht Gabel aus Gold oder Löffel aus Gold. Das ist ein Palast aus Gold. Paläste aus Silber. Paläste aus Perlen. Mit Perlen gebaut. Und Rubinen. Und dann sagt er, das ist alles, was du siehst, ist deins. Und dann geht er weiter. Und dann sagt er, und dann sieht er auf einmal viele Diener, die ihn gucken und die vorne sind und sie begrüßen ihn. Er sagt, wer sind die? Er sagt, das sind deine Knaben. Die sind alle deins. Und dann geht er weiter, bis er die Zelte von Paradieses zählt. Wenn man zählt, wie so, warum viel Zelt im Paradies? Das ist alles, warum ist Zelt? Dann sprechen wir jetzt über ein Zelt des Paradieses. Mohammed s.a.w. sagt uns, wenn der Gläubige das Paradies betritt, er wird geführt zu einem Zelt. Zu einem Zelt, die ist 60 Meilen hoch. 60 Meilen, wie ist sie in der Breite? Da musst du verreisen vielleicht. Und du kommst rein. Diese Zelt ist nicht von Stoff oder von Al-Lu'lu'. Das ist die Perle, die ist so gebaut. Das ist ein Zelt, die so gebaut ist. Und du kommst rein, du findest mehrere Wohnhäuser und Wohnräume, die schön sind. Du siehst, ein paar davon sind aus Gold, ein paar davon sind aus Silber. Und du kommst rein und du findest ein großes Bett. Ein Bett, was du niemals gesehen hast. Auf dem Bett liegt eine sehr schöne Frau, Al-Ayna, mit schönen Augen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam beschreibt diese Frau, wenn sie das machen würde, dass sie auf der Erde guckt, blickt, dann geht die Strahlung der Sonne weg. Und wenn sie auf dem Meer spuckt, dann wird das Wasser von dem Meer kostbares, gutes, reines Wasser werden. Diese Frau, du kommst rein, eine Schönheit, was du niemals in deinem Leben gesehen hast, wenn sie sagt dir, Marhaba bihubbi. Sie sagt ihm, willkommen meine Liebe, so nennt sie ihn. Marhaba bihubbi. Und sie sagt ihm, dass sie die ganze Zeit auf diesen Tag gewartet hat. Und man wundert sich, was Allah Ta'ala, wie sie Allah Ta'ala sie erschaffen hat. Jungfrau, die niemals von einem Mensch oder von einem Djinn berührt wurde. Wer hat sie erschaffen? Allah hat sie erschaffen für das Paradies. Und sie beginnt zu singen. Was sagt sie? Nahnu al-Khalidat. Wir sind die Ewigen. Wir sind die Schönsten. Wir sind. Und dann beginnt sie, ein schönes Lied zu singen für ihn. Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt uns, der kommt in jedem Ort in dieser Zelt und da findet er eine Frau von seiner Familie, die er hat, eine Frau, und keine sieht die andere. Keine sieht die andere in diesem Zelt. Und er geht zu ihnen alle mit Allahs Hilfe. Und subhanallah, da ist das anderes. Es gibt keine, wenn man zum Beispiel isst, wenn du mehrere Sachen isst, das letzte Essen, was du bekommst, schmeckt genauso für dich so gut wie das erste. Es gibt nicht mehr, dass die Kurve nach unten geht. Es wird immer, jetzt habe ich die, also ich will die nicht mehr. Du genießt das immer. Im Paradies gehst du nicht dein Urin ausgeben. Nein. Oder dein Stuhlgang. Gibt's nicht. La yatabawwalun wa la yataghawwatun ra'ihatuhum al-misk. Es gibt kein Urin, kein Stuhlgang. Dein Essen, was du isst, wird in einem schönen Parfüm, nicht Boss oder Chanel, das ist Paradies herstellen. Ein schönen Parfüm von Misk, von Muschus, was wir nicht kennen. Nur den Namen geben wir davon. Das wird, dieser Schweiß oder dieses Essen wird zu diesem Schweiß umgewandelt und du riechst immer gut. Auch wenn du schweißt, ne? Riechst du gut. Kommen wir jetzt zu dem Sand des Paradieses. Es gibt im Paradies Sand. Mohammed sallallahu alaihi wasallam war einmal mit seinen Gefährten. Abu Huraira hat ihn gefragt, ja, Rasulallah, Wallahi, wenn wir dich sehen und wenn wir mit dir sitzen, dann sind unsere Herzen so weich. Und da fühlen wir uns so gut. Aber wenn wir zu unseren Frauen gehen und zu Dunya, dann fühlen wir, dass unser Glaube immer schwächer wird. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, قال لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصفحتكم الملائكة بأكفهم ولا زارتكم في بيوتكم. Was wollt ihr denn? Wenn ihr in demselben Zustand gewesen wäret, wie ihr bei mir seid, mit diesem hohen Glauben, immer und ständig, dann hätten euch die Engel auf der Straße begrüßt, mit Hand begrüßen, und dann hätten sie euch sogar besucht. Warum? Weil ihr habt ja die höchsten Stufen erreicht. Einer, der ihm immer und immer in Gottes Gedenken ist, das ist wie ein Engel. Aber er sagt, wenn ihr so gewesen wäret, dann hätte euch Allah Ta'ala weggenommen und andere Geschöpfe und Menschen erschaffen, die ihm dienen, aber auch Sünden. Sünden durch Schwäche, durch diese Schwäche, die man hat, damit Allah Ta'ala ihnen vergibt. Und dann sagen sie, ja Rasulallah, erzähle uns endlich über das Paradieses. Hadithna an Jannah, ma bina'uha, was ist der Bau von Paradies? Qal, labina tun dahab, wa labina tun fiddah. Ein Baustein ist Gold, und der andere Baustein ist Silber. Manatu al-Misk. Der Sand von dem Paradies ist Muschus. Wa hasba'uha, die kleinen Steine, die Steine auf dem Paradies sind al-Lublub, die Perlen, wal-Yakut, die Rubinen. Wa turabuha al-Za'faran. Al-Balat, das ist Atin. Atin, das ist wie dieses Sand, was mit Wasser vermischt ist. Ich weiß nicht, wie das war. Nein, genau. Aber der Sand ist Safran. Der Sand ist Safran. Man yadkhuluha yan'am. La yabas. Derjenige, der dort reinkommt, der ist immer glücklich und niemals bekommt er eine Traurigkeit. Wa yakhlud wa la yamut. Der bleibt ewig und er stirbt nie. Wa la tubla thiyabuh. Seine Kleidung gehen niemals vermischt. Wa la yabna shababuh. Seine Jugend bleibt immer. Wie sieht das Paradies aus? Das Paradies ist weiß erschaffen. Das wissen wir, dass sie weiß erschaffen ist. Weiß und leuchtet und glänzt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, خلق الله الجنة بيضاء. Allah hat das Paradies weiß erschaffen. وأحب السيء إلى الله البياض. Die besten Kleidung bei Allah Ta'ala sind die weißen. فليلبسه أحياءكم وكفنوا فيه أمواتكم. Da sollen Leute, die noch im Leben sind, die sollen das anziehen, gerne. Und die Toten werden damit gekleidet, wenn sie ins Grab gebracht werden. In einem anderen Hadith wurde Abu Abbas gefragt, Ma'adul Jannah. Wie ist die Erde im Paradies? Dann sagt er, also im Boden im Paradies, er sagt, Marmaratun Bayda min Fiddah. Das ist so weiß wie die Farbe von Silber. Und Ka'annaha Mir'at, wie ein Spiegel, sieht sie aus. Qultu fama nuruha. Und wie ist das Licht im Paradies? Da sagt er, da gibt es keine Sonne und kein Kelb. Keine Kälte und keine Sonne. Aber wie wird geleuchtet? Wurde Muhammad Hassan gefragt. Wie wird da geleuchtet? Dann hat er gesagt, seht ihr die Zeit bei Morgen, bei der Sonnenaufgang, wie die Zeit ist da? Und sie sagt, ja, so wird es immer im Paradies leuchten. Bei der Sonnenaufgang, wenn die Sonne aufgeht, aber man sieht noch nicht die Sonne, aber es leuchtet schön. So sieht es im Paradies aus. Es gibt keine Sonne, die dich vielleicht schädigt oder eine Kälte, die dich auch. Es gibt kein Schnupfen, kein Erz, kein AOK, keine Ärzte, nichts. Ja? Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ala halmin mushammiri bin Jannah. Gibt es Leute, die das Paradies wollen? Wallahi, er sagt, inna Jannah la. خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ. والله دي ist keine Vorstellung kann das erreichen wie der Jannah ist. Die ist ein Licht was glänzt. ريحانة تهتز وقصر مشيد. Palast der sehr gut ausgestattet und gebaut ist. نحو المطرد schöne Flüsse. Erzähl mir lieber über die Flüsse vom Paradies. Es ist nicht wie dieser Spree, was wir hier durch Berlin haben, der sieht schwarz aus und schmutzig und so. Die Flüsse und Bäche vom Paradies. Es gibt Flüsse, sagt uns Allah im Koran, von Honig. Honig, was nicht von den Bienen kommt. Honig von Allah. Flüsse von Milch. Nicht das Milch, was wir kennen. Was von den Kühen kommt. Kommt nicht von den Kühen, von Allah. Und fließt immer. Immer und ewig. Und Flüsse von Betäubenden, dieser Geräuschen des Al-Khamar, der nicht zum Brechen bringt, ja? Oder krank, oder dass du Kopfschmerzen bekommst. Heute man trinkt ein bisschen Alkohol, oder wie heißen die am Schnaps, oder ja? Sagen Sie so? Weiß ich nicht. Wein. Sie trinken Wein, dann bleibt er 5 Stunden in der Kneipe. Und dann geht er nach Hause zu seiner Frau. Dann geht er. Und dann hat er am Morgen Kopfschmerzen. Und dann geht es ihm ganz schlecht und schwindelig. Und ich fühle mich schlecht. Und er muss duschen und kaltes Wasser machen und so. Nein. Khamrin ladhatin lish-sharibin. Allah Ta'ala beschreibt diese Khamr, diese Berauschendes. Er sagt, ladhatin lish-sharibin. Schmeckt sehr, sehr gut für die Trinken, die das trinken. Schmeckt sehr, sehr gut. Ja? Und da erzählt uns weiter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, وَزَمْجَةٌ حَسْنَاءٌ جَمِيلًا. Eine Frau, eine Ehefrau, die schön aussieht. Die Frauen im Paradies sind mehr als die Männer. Habe ich euch einmal gesagt, richtig? Aber das, wenn man die Frauen betrachtet, alle, Frauen von Dunya und Frauen von Paradies. Jeder hat 2 Frauen, 70, 72, 700 bis 70.000 gibt es Überlieferungen in deinem ewigen Leben. Also die Frauen sind mehr im Paradies als die Männer. Und da sagt er, وَحُلَمٌ كَثِيرًا. So viele Schmuck. Ja, nicht Schmuck von diesseitigen Leben, sondern Schmuck, was Allah Ta'ala erschaffen hat. وَمَقَامٌ فِي أَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمًا وَفَاكِهَةٍ وَخَضْرَةٍ وَخُضْرَةٍ وَنَحْمَةٍ. Schöne Früchte, schöne Gemüse, schöne Sachen, die du niemals gekostet hast. Du siehst da Apfel, du sagst, das ist Apfel. Aber du nimmst das und du isst das, dann sagst du, ja Allah, ich habe niemals diesen Geschmack. Niemals habe ich diesen Geschmack. Da nimmst du die Banane, du nimmst die Schalen, du siehst, dass die Schalen auf einmal sich wandeln. Was jetzt? Sie kleiden dich mit schönen Seide, schöne Kleidung, und du isst von der Banane. So erzählt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لَهُمْ مَا يَشَاءُنَّ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Es gibt eine Aya im Koran, die sagt, sie lässt uns keine Grenze, wirklich. Alles, was du im Paradies sagen willst, da hast du sagen. Weil diese Ayah hat die Grenzen offen gemacht. Allah Ta'ala sagt im Koran, لَهُمْ مَا يَشَاءُنَّ فِيهَا. Alles, was sie wünschen, haben sie im Paradies. Und was sie vorstellen. Das heißt, wenn du das vorstellst, ich bin mal, Allah soll uns ins Paradies bringen. Ja, ja Allah bring uns ins Paradies. Du sagst, ich möchte Bruder Abdul-Adim besuchen. Ja, wir sind alle dort. Gerade sagst du das, dann bist du bei ihm. Dann sage ich, ich will Bruder Aziz oder Bruder Sa'id besuchen. Dann komme ich auf ihn, zu ihm. Ja, Rabbi. Allahumma ya Rabbi, adkhilna al-Jannah. Allahumma inna nas'aluka al-Jannah. Wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. Es gibt im Paradies ein Gebäude. Etage über Etage. Ein Etage über ein anderes Etage. Allah Ta'ala sagt, لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية. Allah Ta'ala sagt, für diejenigen, die Allah fürchten, für sie haben wir vorbereitet. Was? Das sind oder Räume, über Räume, Räume über den Räumen. Magnia, gebaut schon, damit in meiner Vorstellung jetzt kommt, dass es gebaut ist. Das heißt nicht, dass es noch gemacht wird. Jetzt ist das schon gebaut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns diese Räume. Er sagt, diese Räume sehen, man sieht das Innere und das Außen von dem Bau. Das ist wie Glas, aber es ist kein Glas. Wenn du drin bist, keiner sieht dich von draußen. Und wenn du draußen bist, du siehst auch nicht das, was von innen ist. Wenn du da reinkommst, da siehst du den Boden mit Lulu und Jakut. Immer wird das wiederholt. Mit Perlen und Rubinen. Verschiedene. Rote und grün und weiß. Muhammad Sassan sagt, wenn man nach oben guckt, Wallahi, wenn Allah uns nicht andere Sehenskapazität und Sehenskraft gegeben hätte, wäre deine Sehen weg durch dieses Licht, was du in der Wand hast. Wie das leuchtet, dass das in Augen blinden könnte, wenn du mit dieser Erschaffung wärst. Aber dort siehst du das und genießt du das mit einer anderen Weise. Einmal war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, und der Hadith ist bei Bukhari und Muslim, er sagt, ich habe das Paradies betreten. Ich bin dort eingekommen und ich habe geguckt, ein Palast aus Gold. Und dann hat er gefragt, wem gehört dieses Gold, dieses Palast? Dann sagten sie, das ist für einen jungen Mann aus Quraysh. Dann sagt er, ich dachte, dass ich das bin. Für wen ist er? Er sagt, das ist für Umar ibn Khattab. Es gibt so viele Fragen. Vielleicht fangen wir mit den Fragen, was wir denn schon machen. Das nächste Mal sprechen wir weiter über das Paradies. Die Fragen, die für später sein werden, lasse ich. Sonst komme ich hier durcheinander. Werden im Paradies Kinder geboren und werden erwachsen? Das lassen wir. Das ist ein extra Kapitel, was wir mit Ahadith behandeln werden. Stimmt das, wenn man mit Kaya geschminkt ist? Das bricht das Fasten? Nein. Darüber weiß ich nicht. Solange das Fasten wird gebrochen oder abgebrochen, dadurch, wenn du etwas isst oder etwas trinkst, oder wenn der Mann mit seiner Frau im Ehebett schläft, ja, damit wird das Fasten abgebrochen. Aber keiner bekommt gar nicht in den Magen rein. Wie einer hat gesagt, es gibt diese Augentropfen, was man von dem Arzt geschrieben bekommt, ja, wenn man Augenschmerzen hat. Ein Gelehrter aus Marokko, der wurde gefragt, sag mal, der Arzt hat mir das geschrieben im Ramadan und ich muss fasten und ich muss diese Augentropfen in meine Augen reinmachen. Gilt das Fasten noch oder wird abgebrochen? Dann sagt er ihm, kennst du Harira? Harira, das ist eine Suppe, was wir gerne Marokkaner in Ramadan trinken oder essen. Kennst du Harira, sagt er, ja. Dann hat er gesagt, nimm doch eine Schüssel von Harira und mach das von deinen Augen und guck mal, ob das in deinen Magen reinkommt. Deswegen, solange man nicht den Magen, den Mund durch den Magen reinmacht, von Trinken oder Essen, ist das nicht der Fall. Wie weit darf man mit seinem Verlobten gehen, wenn man im Islam schon verheiratet ist? Jetzt, was? Verheiratet oder verlobt? Wie weit darf man mit seinem Verlobten gehen, wenn man im Islam schon verheiratet ist? Ach so, islamisch vielleicht. Nein. Das gibt es bei bestimmten Ländern. Araber, die machen noch das. Das ist eine Sitte. Also den kenne ich selber nicht. Aber hier habe ich das kennengelernt, dass sie so machen, wenn man heiratet, dann gehen sie und machen sie Kettbekter. Also sie machen diese islamische Heirat mit zwei Zeugen und Morgengabe. Aber er kriegt seine Frau nicht. Ein Jahr. Das ist für Bekanntschaft. Er muss sie kennenlernen und sie ihn auch. Wie verhält man sich dann? Er sagt, das ist meine Frau. Was ist da islamisch? Ist das meine Frau für den allen drum und dran? Ja? Dann sagt der Islam hier, das ist eine Sitte bei bestimmten Völkern. Und diese Sitte muss betrachtet werden und geachtet werden. Muss geachtet werden. Und deswegen, solange er muss mit ihr so umgehen wie ein Verlobter und er lernt sie kennen. Und sie können schon zu Hause zusammen sein und sitzen und rausgehen, aber im Ehebett zu schlafen oder anderes, so ähnliche Sachen, nicht, weil sie ist für ihn noch nicht offiziell verheiratet. Und Allahu a'lam, manche Leute finden das gut, weil manchmal stellen sie fest, dass der Mann nicht gut ist oder dass die Frau nicht gut ist, also sie passen nicht zueinander. Sie kennen einander, lernen einander kennen, auf einmal sieht sie, dass er ganz anderer Typ als sie vorstellt und er auch, vielleicht, aber manche Leute haben andere Ideen. Allahu a'lam, man kann eine Frau heiraten und es kann, du kannst mit ihr so 5 Jahre sein, nach dieser 5 Jahre findest du, dass sie ganz anders ist. 5 Jahre verlobt, aber ab Heirat, Hochzeit, ist sie eine wie ein Löwe. Ja? Es ist nicht gesagt. Und du kannst eine Frau für 15 Tage oder einen Monat kennenlernen und sie ist eine sehr, sehr gute Frau für dich und du bist für sie ein sehr guter Mann. Und deswegen, das ist Allahs Willen. Man muss Allah Ta'ala darum bitten, dass er ihm eine gute, tugendhafte Frau also gibt und dass die Frau auch einen guten Mann bekommt. Aber wie gesagt, sie muss mit ihm so umgehen, dass wir ein Verlobter. Ich möchte gerne sagen, dass mein Bruder ein Bruder, ein sehr gläubiger Mensch ist. Er betet seine 5 Gebete am Tag und fastet. Er hat etwas Schlechtes getan und sitzt deswegen im Gefängnis. Allah soll ihn befreien. Am 20.07. von in diesem Jahr hat er seinen Gerichtstermin. Können alle Schwestern und Brüder ein Gebet für ihn tun, dass er seine letzte Chance bekommt, inshallah. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er ihm alles leicht macht. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er ihm alle Schwierigkeiten erleichtert und dass er ihn befreit und dass Allah Ta'ala ihn von den Sünden sauber macht. Weil durch diese Prüfung, wenn man Krankheit oder solche Sachen bekommt, Allah Ta'ala prüft dich. Und damit reinigt er dich von den Sünden. Und damit testet er dich. Er will, dass du noch mehr Geduld bekommst. Und deswegen, wir bitten Allah Ta'ala, dass er ihm Geduld schenkt. Und dass er ihm seine Sünden wegmacht. Und dass Allah Ta'ala ihn so schnell wie möglich vom Gefängnis rausbringt. Ist es verboten, nach der Schwangerschaft Geschlechtsverkehr zu machen? Muss man genau 40 Tage warten? Wenn ja, was ist, wenn man nicht wartet? Guck's mal, die Frau nach der Schwangerschaft hat dieses Blut von dem Univers, von der Geburt. Wenn sie gebärt, dann hat sie dieses Blut. Und dieses Blut ist unterschiedlich bei den Frauen. Es gibt bei Frauen, in ein paar Tagen geht das weg. Manche 15 Tage, manche 20, manche 40, manche bis 60 Tage. Und deswegen, solange das der Fall ist, darf man nicht mit seiner Frau dann ewig schlafen, genauso wie bei der Periodezeit. Aber ansonsten, schlafen im Bett, ohne dass er diesen Geschlechtsverkehr macht, das darf er. Wie zum Beispiel küssen und umarmen und alles Mögliche, in allen Orten außer in diesem Ort, das darf er nicht, genauso wie bei der Welt. Wenn ein Mann verheiratet ist auf der Welt, wird er auch im Paradies mit ihr verheiratet sein und bekommt die Frau auch Huris, also Diener, meinst du? Diener? Guckt mal, der Mann ist hier verheiratet mit einer Frau oder mit zwei Frauen oder zwei oder drei, höchstens 4 darf man heiraten. Aber diese Frau oder seine einzigste Frau, sie wird seine Frau sein im Paradies. Und sie wird die beste, schönste Frau von diesen Frauen sein. Und die Königin. Ihr könnt mal vorstellen, was Allah den Frauen von Gnaden gibt. Dass sie die Königin aller dieser Frauen sein wird. Und die Schönheit gibt. Und was bekommen die Frauen? Was willst du? Frage ich. Alles, was du in deiner Vorstellung hast, wird erfüllt. Im Paradies. Alles, was du willst, wird erfüllt. Und du willst die Frau von deinem Mann sein und die schönste von diesen Frauen sein. Nur wenn man zum Beispiel verheiratet war und er ist gestorben und seine Frau hat einen anderen Mann geheiratet. Ja? Im Paradies, zu welchem Mann geht sie denn? Sie geht zu dem Letzten. Sie geht zu dem Letzten. Darüber haben wir ein Hadith. Abu von Anas oder von einem anderen Gefährten sagt, sie haben er und seine Frau ausgemacht, dass jemand wollte seine Frau heiraten, nachdem er gestorben ist. Sie hat gesagt, nein, ich habe Muhammad Sassen gehört, so und so, dass ich immer zu dem Letzten gehe und ich möchte den und den haben, weil sie ihn sehr geliebt haben und sie haben ein sehr gutes Leben gehabt. Also sie geht zu dem letzten Mann, mit dem sie verheiratet war. Es wird immer erwähnt, wie gut es der Mann hat im Paradies. Auch die Frau. Zum Beispiel mit den Frauen. Was ist mit den Frauen? Haben sie auch die schönsten Männer oder das gleiche wie die Männer im Paradies? Nein. Guckt mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat Sachen erschaffen nach seiner Weisheit und nach seinem Willen. Und nach seinem Willen. Bei den Frauen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so erschaffen, dass sie dort im Paradies so sind, dass sie die Frau von dem Mann ist und die Königin sei und sie wird dieses Gefühl haben. So glücklich, dass keine besser als sie ist. Ja, sie wird das beste Gefühl haben, immer glücklich. Sie will nicht mehr als das. Das ist für sie top. Top, was sie bekommen kann. Und deswegen, das ist die Weisheit Allahs. Er hat erschaffen. Er wird nicht gefragt, warum du sowas machst. Er fragt uns. Er aber, der Herr, der Welt wird nicht gefragt. So muss ein Muslim glauben und unterwürfig. Aber sicher, liebe Schwester, dass auch die Frauen das Schönste aller Schönsten im Paradies haben. Ich habe gerade gesagt, alles, was du vorstellst, wirst du bekommen und du wirst die Schönste sein von den Frauen, die der Mann, dein Mann hat. Und dieses Leid und dieser Zorn und diese Unglücklichkeitsgefühl, alles wirst du nicht kennen. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Und wir haben von ihrem Herzen alle dieses Hass und Neid, alles ausgenommen. Sie sind alle Geschwister und Brüder. Also man fühlt sich, man will niemanden beneiden oder so etwas. Und deswegen, sowas, dieses Gefühl, was du jetzt hast, hast du nicht im Paradies. Salam alaikum, barakallahu fiqh, für die Khutba und du uns hilfst, unsere Iman zu schaffen. Ich habe überlegt, Allah gesagt, und jetzt bereue ich diese Entscheidung. Ich habe überlegt, Wallah gesagt. Sie hat geschworen. Vielleicht hat sie geschworen. Okay. Also sie hat geschworen und jetzt bereut sie diese Entscheidung. Gibt es eine Möglichkeit, Tauba zu machen? Wallah, ich werde nicht heiraten. Sie hat gesagt über jemanden, Wallah, ich werde dich heiraten, bevor du heiratest. Ja? Also sie hat egal geschworen, dass sie nicht heiraten, erst wenn er heiratet oder wenn sie heiratet. Ja? Wenn man schwört, etwas zu tun und man erreicht das nicht, man will das nicht machen, das ist erstmal verboten. Ja, das ist eine Sünde. Weil Allah sagt, das ist verboten. Aber um das gut zu machen, gibt es die Lösung. Im Koran und Surah Al-Maida. Das erste, als gut wieder gut machen, als Erziehung für dich, dass du nicht wiederkommst, du musst 10 Arten speisen, was zu essen geben, dass sie satt werden. Welches Essen? Billiges Essen oder teures Essen? Das Essen, was du selber isst, was du gut findest. Das heißt, wenn du von demjenigen bist, der zu City Chicken geht oder zu, oder ist so ein schöner Teller, das gibst du zu 10 Armen. 10 Armen Speisen. Oder du hast die Wahl. Oder 10 Arme begleiten. Das ist, denke ich, mal teurer. Ja? Aber du hast die Wahl. Oder verwenden wir schon fast Jahre und verletzen die Eier. Wenn du aber nichts hast, du hast kein Geld, du bist arm und du hast keine Kleidung und so, dann musst du 3 Tage fasten. 3 Tage fasten. Warum macht uns Allah Ta'ala sowas? Für die Erziehung. Damit wir uns erzogen, damit wir nicht Allah Ta'ala Allahs Wort als Spiel nehmen. Ja? Sondern man muss immer Allah Ta'ala ernst nehmen. Eine andere Frage. Eine Freundin hat mir gesagt, dass am Tag der Auferstehung eine Gestalt mit einem Auge kommt und mit einer Trommel trommelt und dass das eine Prüfung ist, wer tanzt, dass die Person sofort in die Hölle kommt. Stimmt das? Nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hat die Zahl. Hat die Zahl 786 etwas im Islam zu bedeuten? Weiß ich nicht. Und ich will da gar nicht forschen, weil die Gelehrte sagen, das ist eine zu anstrengende Sache, wo man nur Behauptungen und so. Es gab viele Leute, sie haben so viele mathematische Formen und so und so. Vieles haben sie gefunden, Wunder des Korans, wie das gebaut ist und so. Bei vielen Sachen haben wir Wunder gefunden. Aber ob die Zahl 7 was bedeutet und die Zahl 700 was bedeutet, darüber gibt es nicht. Es gibt nichts darüber. Weder in Sunna noch im Koran. Wenn eine Muslime und Nicht-Muslime heiraten wollen, muss der Nicht-Muslime den Islam annehmen? Das ist die erste Frage. Guck mal, liebe Brüder und Schwestern. Kein muslimischer Mann darf eine nicht-muslimische Frau heiraten. Und keine muslimische Frau darf einen nicht-muslimischen Mann heiraten. Wo ist die Eier im Sorgenlager? ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الله تعالى sagt und heiratet nicht Frauen, die Beigesinnung machen, Muschrikin. Also, die Beigesinnung machen. Heiratet sie nicht, auch wenn du sie schön findest. Und als Ratschlag sagt Allah Ta'ala, وَلَأَنَّتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ لِلْمُشْرِكَةٌ. Und dass du eine tugendhafte, gläubige Frau heiratest, ist besser für dich als eine Beigesinnerin. Auch wenn die Beigesinnerin dir mehr gefällt. Und dann sagt Allah, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Und verheiratet nicht eure Frauen zu den Muschrikin, zu den Beigesellern, erst wenn sie glauben. Erst wenn sie glauben. Auch bei der Erste. Erst wenn sie glauben, die Frauen. Erst wenn sie glauben. Und ein tugendhafter, gläubiger Mann ist für euch besser als ein Beigeseller, auch wenn er euch gefällt. Und deswegen, der Islam ist eine Bedingung, dass eine Ehe im Islam zwischen zwei Personen stattfindet. Da gibt es eine Ausnahme. Und diese Ausnahme hat Bedingungen bei dem muslimischen Mann. Er darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, nur mit diesen Bedingungen. Erstens, sie muss entweder eine Judin sein, oder eine Christin. Was heißt Christin oder Juden? Praktizierende. Das heißt, es gibt so viele in Europa, in Deutschland, du sagst, was bist du als religiös, sagt dir Christ. Aber wenn du wirklich guckst, Jesus oder er hat damit gar nichts zu tun. Christ nur mit Namen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Eine Judin oder eine Christin, die praktizierend ist, darf den Muslim heiraten. Unter Bedingung, dass sie Judin und Christin ist. Das heißt, sie glaubt an den Jenseits, sie glaubt an den Propheten, sie glaubt an die Engel, sie glaubt an Jannah, an Paradies, genauso wie wir. Nummer eins. Nummer zwei, der Mann muss in der Lage von Wissen sein, dass er nicht mehr hier wieder eines Tages seinen Weg verliert. Und dass er in die Irre durch seine Frau landet. Das heißt, als Bedingung, du musst deine Religion sehr gut beherrschen. Dass du viel Wissen hast, wie zum Beispiel Schulochen Gelehrte. Er darf das bei zweifelhafter Gelegenheit, er hat immer die Antworten. Aber bei einem, der gerade Muslim ist und so, das ist nicht erlaubt. Und da fragt man, ihr Muslime, ihr seid ungerecht. Ihr gibt euren Männern nicht muslimischen Frauen. Und wir, unsere Männer, also von den Nicht-Muslimen, ihr gibt uns nicht eure Frauen. Das ist unfair. Wir sagen einfach eine Antwort. Ganz einfach. Warum die christlichen und jüdischen Männer unsere Frauen nicht heiraten dürfen? Und dass wir ihre Frauen heiraten dürfen. Warum? Weil wir an ihren Propheten glauben, Moses und Jesus, und sie glauben nicht an Mohammed. Wenn sie an Mohammed glauben, dann sind sie automatisch Muslime. Aber das ist auch unfair, dass wir an euren Propheten, an der Tora, an das Evangelium glauben, und ihr nicht. Ja? Das ist die Antwort. Wenn ihr an Mohammed glaubt, beziehungsweise seid ihr Muslime, dann bitteschön, dann könnt ihr auch unseren Frauen heiraten. Aber das hat eine ganz wichtige Weisheit machen. Liebe Geschwister, wenn das nicht am Anfang das Problem ist, dann kommt es bei den Kindern und bei der Erziehung. Und wenn die Zeit, guck mal, diese Monaten und diese Jahre, das erste Jahr, schönes Leben und du gehst, mashallah, du verreist mit deiner Frau, schöne Zeit und sie ist so schön für dich und du bist so schön für sie. Und dann kommt eine Zeit, wo es normal ist und so, die Liebe bleibt, aber nicht mehr am Anfang. Da fängt es an. Jeder will seine Persönlichkeit haben. Ich bin Muslima oder ich bin Muslim. Wer sagt mir, ich bin Christ. Ich will, dass meine Kinder, ich habe diese Probleme gehört, von Familien, von Nicht-Familien, zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen. Sie haben viele große Probleme. Die Frau sagt ihm, nein, ich möchte, dass meine Kinder selber und allein und frei den Islam nehmen. Das heißt, wollen sie zum Schwimmbad mit Frauen gehen, dürfen sie. Wollen sie zu Diskotheken gehen, das ist ihre Freiheit. Wollen sie das tun, eine Freundin haben, das ist seine Sache. Will er beten, will er zur Moschee gehen, das ist seine Sache. Das ist aber in unserem Glauben total falsch. Nein, wir sind für unsere Kinder verantwortlich. Bei Allah, wir tragen eine Verantwortung für unsere Kinder, dass wir sie nach dem Islam erziehen. Dass er sein Gott kennt. Bei einer verbotenen Sache, du sagst ihm, oh mein Sohn, dieser Weg ist von Shaitan und du wirst dich irren. Nicht, dass du ihm sagst, mach, geh, guck mal, guck dir selbst. Und ist gerade 12 Jahre, 13 Jahre, was weiß er? Er weiß gar nicht. Das ist nur diese unbegrenzte Freiheit. Unlogisch. Einige 13 Jahre, du erwartest von ihm, dass er sein Leben selber gestaltet, dass er weiß, was das Gute und was Schlechte ist? Nein. Du bist der Vater oder die Mutter, du richtest deine Kinder, damit sie die beste und gute Erziehung haben. Deswegen eine Bedingung dafür, dass das Leben schön und glücklich läuft, dass sie unter einer Decke leben. Beide Muslime, beide glauben an Allah. Stellt euch mal vor, wenn das Problem zwischen dem muslimischen Mann und muslimischer Frau passiert, dann kommen sie. Dann sagen sie, zwischen mir und dir ist der Koran. Da kommt die Sünde des Propheten. Da sehen wir, ob du oder ich recht bin. Dann kehren sie, dann finden sie in der Überlieferung so und so und so. Gleichzeitig unterwerfen wir uns. Da gibt es nicht mehr diese Streit. Da gibt es nicht mehr diese, das ist, was unter dem Islam lebt. Und deswegen ein Ratschlag für euch. Solange du im Islam und unter dem Schatten des Islams lebst, mit deiner Frau, hast du ein glückliches Leben. Wenn du in der Irre gehst und wenn sie in die Irre geht, dann zerstört ihr euer, euer Leben nur in Jedi. Ja? Deswegen ist das eine wichtige Bedingung. Also zu dieser Frage, jetzt, wenn du gesagt hast, Muslime dürfen Christen heiraten, praktizieren. Aber wenn jetzt sowieso der Christentum verfälscht ist, dann ist das doch nicht mehr Christen. Sie machen ja Beigesellung. Ja, die machen Beigesellung, aber eine Sache ist, weil wir gelernt haben, sie nehmen die Heiligen so als Waka, was ich erwähnt habe, als alles umfasst. Jeder Beigeseller ist verboten, das Leben zu verheiraten oder auch Beigeseller. Aber die haben eine andere Alia in Surah Al-Maida. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أرزاكت الله hat uns erfasst das Essen von der Leute der Schrift sind die Juden und Christen das sind die Leute der Schrift weil sie haben Tora empfangen dieses Essen ist für uns erlaubt wenn ich bei einem bei einem Christen praktizieren. Ich esse sein Fleisch, weil sie auch schlafen. Genauso wie wir Muslime und sie schlafen im Namen Allahs. Im Namen Gottes. Genauso wie wir. Also ich esse von ihm. Er ist auch mein Essen. Und die Frauen sind uns erlaubt. Sagt Allah, sagt im Koran. Verstehst du? Also diese Eier ist eine Ausnahmefall von den einzelnen Eier, die wir haben, über den Wein gesehen haben. Weil auch die Beigesänger wird mehr zu den Leuten gesagt, die gar keine Religion haben oder die Götzendiener. Verstehst du? Aber hier, die Leute von Schrift wurden mit einer Eier ausgenommen, aber unter den Bedingungen, die ich gesagt habe. Und besser ist, dass man nur eine muslimische Frau heiratet. Und ich habe euch, wenn du ein Gelehrter bist und in der Lage bist, dein Wissen, das Wissen im Islam hast, dann okay. Also wer von uns, und besonders in Deutschland, wir sind Wahrheit vom Wissen. Und deswegen, es ist nicht empfehlenswert. Eine gute Sache, für ein gutes Leben, ein gutes Leben, müssen die beiden eine einzige Person haben, und das ist das Schlüssel. Zweite Frage an diese Schwester, was passiert, wenn ein Nicht-Muslim seinen Eltern verspricht, nicht in den Islam zu treten, aber nicht Muslim, vielleicht die islamische Religion annehmen will. Ja. Was muss der Betroffene tun? Sie sagt, wenn ein Nicht-Muslim seine Eltern versprochen hat, ich verspreche euch, diese Religion wird nicht tun. Ich werde das nicht tun. Und auf einmal hat sie den Islam gelassen und so. Ich habe gesagt, was ist das für ein Versprechen? Das ist Blödsinn. Das ist kein Versprechen.